2.2 Die Werbung. Die Wohnung. Zu Fuß. Viele. Der Verlag. 4. Dr. Weber. Westlich. Das Fahrrad. Das Wörterbuch. Der Videorekorder. Der Füller.